Land, ich sammle seit der Völkerwanderung. Mein Infante ist so viel wert, ich plane den Börsengang. Esse Wildschwein und trinke Mönche unter Bank. Zaubertrank und Maite Römer braten in jedem Waldrand-Restaurant. Ich sitze nachts mit Stübner Karl im Fürsterstand. Wir füllen das Zorn und Bildern durchs Land. Köstliches Schwarzbier trinken beim Ambrustschießen. Böhmischer Wald oder Striegestal. Und maskiert rumziehen auf Galenzer Wiesen, vor dem Start auf der Flucht wie Robin Hood, nur ohne Strumpfhosen, dafür in Flecktarn und Rapper-Look. Yo, find alone, lass uns den Gendarmen vor den Rumpf stoßen, die Galgenschlinge für uns lumpen, baumelt auf dem Hennersberg. Sie wurde reißfest gebunden wie ein heißblütiges Pferd. Einer unserer Raider wurde in den Keker eingesperrt. Wir bestechen den Henker und Folterknecht nicht nennenswert, der das Eisen erwärmt. Wir holen den Schuft wie Kartoffeln aus dem Feuer, aus der Misere, den Kerl aus der Erde wie Eisenerz in einem steinernen Bergwerk, wie ein Pfundskerl, der Räuber, der im letzten Dreier alle käuflich sind, wie der Söldner mit einer Bäuerin. Wir haben Bürgermeister auf Gehaltslisten, die stehen uns treuer da als ein Paladin. Eine freundliche Sympathisanten-Credibility, die in Dörfern den Stall misten, die für uns sehen und hören und wegblicken, wenn wir im Gang im Pferde stillen, der Großgrundherren aus der Gegenden, deren Ortskernen entwischend Perlen für die Säue zwischen Kernen mit Herz schaffen wir unsere Beute ans Lagerfeuer. So viel Gold, wie du tragen kannst. So viel Holz, wie du tragen kannst. Auf den Kale wird's Gütern entspannt angelangt, wird es aufgeteilt. Ram pam pam. Wird es aufgeteilt. Ram pam pam.